Die bildungsfernen Milieus und die Unterschichtphänomene verfestigen sich. Im Land Berlin wird regelmäßig ein Sozialstrukturatlas veröffentlicht, der nach unterschiedlichsten Kriterien Sozialdaten für Bezirke und Stadtteile differenziert und generell eine hohe Korrelation zwischen Bildungsgrad, sozialen Verhaltensweisen, Lebenserwartung und anderem mehr feststellt sowie im Einzelnen analysiert. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Grundauswertung der Einschulungsdaten etwa für das Jahr 2007. Diese zeigen einen klaren und stringenten Zusammenhang zwischen Indikatoren für das Sozialverhalten wie Übergewicht, Zahnpflege, Fernsehverhalten, Sprachentwicklung, motorische Mängel einerseits und der sozialen Schichtzugehörigkeit andererseits. Dieser Zusammenhang besteht über alle Berliner Bezirke und Wohngebiete hinweg. Dabei ist die Feststellung wichtig, dass die gemessenen Indikatoren des Sozialverhaltens allesamt einkommensunabhängig sind. Tabelle 3.7. Die Einschulungsdaten zeigen, dass die Mängel stark mit der Schichtzugehörigkeit korrelieren. Tabelle 3.8. Für die Berliner Erhebung werden die Kinder nach dem Bildungsabschluss und dem Erwerbsstatus der Eltern zu je einem Drittel einer unteren, einer mittleren oder einer oberen sozialen Schicht zugeordnet. In Berlin sind 33% der Schulanfänger nicht deutscher Herkunft. Das entspricht in etwa den bundesdeutschen Verhältnissen. Allerdings verteilt sich dieses Drittel sehr unterschiedlich. Im Bezirk Mitte sind nur noch 34% der Schulanfänger deutscher Herkunft, in Neukölln sind es 48%, in Pankow dagegen 90%. Da die Berliner Migranten überwiegend der Unterschicht angehören, ist kaum verwunderlich, dass die Schulanfänger aus diesen Gruppen die typischen Unterschichtdefizite aufweisen. Tabelle 3.9. Es fällt auf, dass keiner der aufgeführten Mängel in irgendeiner Weise von der materiellen Versorgung abhängig ist. Da die Grundgesamtheit der Einschüler des Landes Berlin erfasst wurde, können die erhobenen Daten wohl auch auf vergleichbare soziale Schichten in Gesamtdeutschland übertragen werden. Ohne der Armutsdiskussion in Kapitel 4 vorzugreifen, möchte ich an dieser Stelle festhalten, dass die beobachteten Verhaltensdefizite der unteren Schicht zwar mit deren materiellem Status in engem Zusammenhang stehen, aber aus diesem kausal nicht erklärt werden können. Auch eine Familie, die über einen langen Zeitraum vom Arbeitslosengeld II lebt, kann darauf achten, dass die Kinder sich die Zähne regelmäßig putzen und nicht unbeaufsichtigt fernsehen, dass regelmäßig gekocht wird und man sich gesund und ausgewogen ernährt, dass die Kinder im Park oder auf dem Bolzplatz spielen und sich ausreichend bewegen. Mit Büchern kann man sich in der Leihbücherei eindecken und den Kindern regelmäßig vorlesen. Es gibt also keine materiellen Gründe, die es Empfängern von Arbeitslosengeld unmöglich machen, bei den untersuchten Merkmalen die Kennziffern der oberen sozialen Schicht zu erreichen.